B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jarczyk und folgenden Themen. Parlamentswahlen. Wohin steuert Tschechien? Angstmacher. Weshalb setzen Georgier weiterhin auf Saakaschwili? Schicksalsentscheidung. Wer befahl den Piloten, in Smolensk zu landen? Nachbarschaftsstreit. Wieso fordert der ungarische Ministerpräsident die Slowakei heraus? Sowie schließlich Wegbereiter. Warum wittert die Opposition in Montenegro Morgenluft? Den Tschechen steckte das Desaster der vergangenen Parlamentswahlen so sehr in den Knochen, dass sie diesmal keine halben Sachen machen wollten. Vor allem junge Wähler ergriffen bei dem Urnengang am vergangenen Freitag und Samstag die Initiative und zeigten etablierten Parteien die rote Karte. Die Folge? Weder die Sozialdemokraten noch die Demokratische Bürgerpartei sind nunmehr in der Lage, alleine zu regieren. Bei den Sozialdemokraten reicht es nicht einmal aus, um mit den Kommunisten eine Regierungskoalition zu bilden. Da müssten schon alle linken Parteien zusammengehen, um hier eine parlamentarische Mehrheit zu stellen. Völlig ausgeschlossen ist dies zwar nicht, dennoch läuft alles auf ein konservatives Bündnis hinaus. Was wiederum bedeutet, dass neue Kräfte in Tschechien jetzt für Stabilität sorgen müssten. Christina Jansen kommentiert. Es ist eine schallende Ohrfeige fürs politische Establishment. Die beiden tschechischen Volksparteien haben bei den Wahlen mit Ergebnissen um die 20% für all das die Quittung bekommen, was in den vergangenen Jahren schiefgelaufen ist. Die immer gleichen Gesichter auf der politischen Bühne in Prag, das funktionärsartige Auftreten der Parteigranden, persönliche Animositäten, die alle Sachfragen in den Hintergrund stellten, verschlafene Reformen, eine chaotische EU-Ratspräsidentschaft inklusive Regierungssturz, die späte Reaktion auf die Wirtschaftskrise. Jetzt ist den geduldigen Tschechen der Kragen geplatzt. Bislang äußerte sich ihre Enttäuschung meist in geringen Wahlbeteiligungen und einem immer weiter schrumpfenden politischen Engagement. In Zeiten der Wirtschaftskrise haben nun offenbar viele erkannt, dass sie mitreden wollen und müssen. Und sie sind dabei nicht dem Reflex erlegen, sich unter die schützenden Fittiche vermeintlicher sozialer Wohltäter zu flüchten. Ganz im Gegenteil. Am härtesten hat der Unmut die Sozialdemokraten getroffen. Parteichef Jiří Paroubek, vor den Wahlen der Favorit in allen Umfragen, ist mit seinem Masterplan gescheitert. Er hatte den Tschechen im Wahlkampf unzählige Versprechungen gemacht. Höhere Renten, mehr Mutterschaftsgeld, die Abschaffung der Praxisgebühr. Ziemlich absurd in Krisenzeiten. Finanzieren wollten die Sozialdemokraten das unter anderem mit einer sogenannten Millionärssteuer für Besserverdiener. Am Stammtisch mag diese linkspopulistische Rhetorik gut ankommen. Für den erhofften klaren Wahlsieg hat es dennoch nicht gereicht. Die hohlen Parolen des Jiří Paroubek haben nicht genügend verfangen. Er war es, der als einziger Spitzenkandidat eine Zusammenarbeit mit den Kommunisten nicht ausgeschlossen hatte. Das haben ihm viele übel genommen. Auch die konservativen Bürgerdemokraten stehen letztlich als Verlierer da. Zu sehr waren sie mit ihrem chaotisierenden Spitzenpersonal und verschiedenen Korruptionsaffären beschäftigt. 20 Jahre nach der samtenden Revolution erhebt eine neue Generation ihre Stimme. Dass die rechten Parteien davon mehr profitieren als die Linken, hat historische Gründe. Die Linken werden noch immer mit dem alten kommunistischen Regime in Verbindung gebracht. Sie stehen für Stagnation, die neuen rechten Parteien für Dynamik. Und so können gleich zwei dieser Gruppierungen mit fulminanten Ergebnissen ins tschechische Parlament einziehen. An erster Stelle die neue konservative Partei Top 09 des früheren Außenministers Karel Schwarzenberg. Sie bekam auf Anhieb knapp 17%, eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Der Name Schwarzenberg steht in Tschechien für Tradition und Anstand. Es mag altmodisch klingen, doch gerade Letzteres haben die Tschechen bei vielen Vertretern der etablierten Parteien allzu lange vermisst. Für Tschechien geht es in den kommenden Jahren um wichtige ökonomische und außenpolitische Weichenstellungen. Es geht darum, versäumte Reformen nachzuholen, damit das wirtschaftlich bis zur Krise so erfolgreiche Land wieder Tritt fasst. Da stimmt es optimistisch, dass die Tschechen den Kampf gegen eine teils verlotterte politische Elite noch nicht aufgegeben und stattdessen die neue Lust an der Politik entdeckt haben. Ein Kommentar von Christina Jansen. Kommunalwahlen müssen nicht immer spannend sein, vor allem wenn sie im fernen Ausland stattfinden. Sie können es aber, wie zum Beispiel die heutigen in Georgien. Denn wer nun Bürgermeister in Tiflis wird, gilt automatisch als Favorit für die Präsidentenwahl in 3 Jahren. Kein Wunder also, dass sich vor allem die regierende Partei von Michael Saakaschwili hier ins Zeug legt. Sie hat auch gute Chancen, das Rennen zu machen. Und das, obwohl Saakaschwili Georgien 2008 in einen Krieg mit Russland führte und damit einen dauerhaften Konflikt mit Moskau heraufbeschworen hat. Gesine Dornblüt über den Angstmacher und seine Konkurrenten. Die georgische Hauptstadt Tiflis am Mittwoch, wenige Tage vor den Kommunalwahlen. Mehr als 4000 Soldaten marschieren durch die Innenstadt. Raketenwerfer, Panzer und Haubitzen rollen vor dem Parlament vorbei. Es ist die Militärparade zum Unabhängigkeitstag. Staatspräsident Michail Saakashvili salutiert. Und er nutzt die Show für den Wahlkampf. Die Unabhängigkeit entspricht dem Traum aller Kaukasier. Dass Georgien unabhängig ist, hat es dem starken Geist unseres ganzen Volkes zu verdanken. Heute aber ist unser Freiheitsgefühl von einem fremden Imperium bedroht. Es gibt Kräfte, die versuchen, uns in diesem Kampf für die Freiheit zu besiegen. Die Jünger dieser politischen Kräfte sind inzwischen auch unter uns. Mit dem Imperium ist Russland gemeint. Knapp 2 Jahre nach dem Krieg gibt es immer noch keine Kontakte zwischen den Regierungen beider Länder. Russland hat 2008 die abtrünnigen georgischen Gebiete Südossetien und Abchasien als unabhängige Staaten anerkannt und dort große Militärstützpunkte errichtet. Die Situation ist angespannt. Der georgische Präsident mahnt zur inneren Einheit. In der Bevölkerung aber wächst die Kritik an dem konfrontativen Kurs. In der Umfrage eines unabhängigen Forschungsinstitutes vom April äußerten 52% der Befragten Missfallen an Saakashvilis Russlandpolitik. Und bei den Kommunalwahlen am Sonntag treten nun erstmals Parteien und Politiker an, die sich offen für einen Dialog mit Russland einsetzen. Einer von ihnen ist der ehemalige Premierminister Surab Noraideli. Eine Wiedervereinigung Georgiens ist nur möglich, wenn wir unsere Beziehungen zu Russland verbessern. Ich habe da eine sehr pragmatische Herangehensweise, denn Georgiens Position ist zurzeit sehr schwach. Die Militärparade vom letzten Mittwoch hält Noraideli für das falsche Zeichen. Wir haben nichts zu feiern. Aber es ist ja auch völlig klar, was Saakashvili mit dieser Militärparade erreichen will. Er will den Menschen hier Angst machen. Viele Georgier halten Saakashvili mittlerweile für unberechenbar. Die Schriftstellerin Naira Gelashvili glaubt sogar, dass es zu einer erneuten Eskalation mit Russland kommen könnte. Mit Saakashvili ist nichts ausgeschlossen. Er fühlt sich jetzt irgendwie beseitigt von der großen Politik. Und verschiedene Gefühle, destruktive Gefühle wuchern jetzt in seiner Seele. Ich spreche das als Schriftstellerin. Alles kann man erwarten. Er will irgendwie die Aufmerksamkeit wiederum auf sich lenken. Wir haben alle Angst. Umfragen zufolge spielen die Beziehungen zu Russland für die Georgier allerdings nur eine untergeordnete Rolle, wenn sie heute zur Wahlurne gehen. Die Menschen sorgen sich vor allem um Arbeitsplätze und soziale Sicherheit. Georgien leidet unter den Folgen des Krieges und der Wirtschaftskrise. Zwar geht es mit der Konjunktur neuesten Meldungen zufolge wieder bergauf, aber gerade in Tiflis wird an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbei investiert. Das Aktionsbündnis RATOM, auf Deutsch Warum, fragt nach den Gründen. Mittags um 12 hat sich ein Dutzend Aktivisten des Bündnisses vor dem Rathaus von Tiflis versammelt. Es sind junge Leute. Sie halten Fotos einer neuen, gläsernen Fußgängerbrücke hoch. Sie führt über den Fluss Mkvari im historischen Stadtzentrum. Das Bauwerk wurde pünktlich zur Wahl eingeweiht. Verschwendung, kritisiert David Pazazia, der Koordinator von RATOM. Die Brücke hat umgerechnet 35 Millionen Euro gekostet. Das ist eine riesige Summe und sie steht in keinem Verhältnis zu den Arbeiten, die gemacht wurden. Hier werden öffentliche Gelder für den Wahlkampf missbraucht. Pazazia unterstützt die Allianz für Georgien, eines der aussichtsreichsten Wahlbündnisse der Opposition. Er hofft auf den Wechsel. Wir müssen am 30. Mai Tiflis gewinnen. Danach werden wir fordern, vorgezogene Parlamentswahlen abzuhalten und schließlich vorgezogene Präsidentenwahlen. Schritt für Schritt. Ob dieser Plan aufgeht, muss sich erst noch zeigen. Gut 6 Wochen nach dem Absturz der polnischen Präsidentenmaschine in Smolensk hat nun die Mutter des verunglückten polnischen Präsidenten Lech Kaczynski vom Tod ihres Sohnes erfahren. Ihr Gesundheitszustand sei mittlerweile so stabil, dass ihr diese Nachricht zugemutet werden konnte, meinten die Ärzte. Ob sie allerdings auch erfahren hat, wer die Piloten zur Landung zwang, ist indes mehr als fraglich. Dabei scheint mittlerweile festzustehen, dass die Cockpitbesatzung zu dem tödlichen Manöver gedrängt worden sein könnte. Ludka Kaczmierczak über die neuesten Erkenntnisse der Ermittlungsbehörden. Edmund Klich, der polnische Vertreter in der Kommission, die den Flugzeugabsturz von Smoljensk untersucht, hatte sich eigentlich vorgenommen, keine Namen zu nennen. Im Nachrichtensender TVN24 ließ er sich dann aber doch entlocken, was viele seit langem geahnt haben. Ich bestreite nicht, dass ich bis zum letzten Moment eine fünfte Person im Cockpit befand, aber ich bin nicht befugt zu bestätigen oder zu dementieren, ob dies General Błaszczyk war. Für solche Informationen ist das Internationale Untersuchungskomitee zuständig. Ich weiß, wer es war, dann sagen Sie es doch. Ja, es war General Błaszczyk. Andrzej Błaszczyk saß als einer der vier ranghöchsten polnischen Generäle mit an Bord der Regierungsmaschine von Präsident Lech Kaczynski. Er war Kommandeur der polnischen Luftwaffe und damit der Vorgesetzte der beiden Piloten der Tupolew 154. Dass er sich zum Zeitpunkt des Absturzes im Cockpit befand, lässt sich anhand der Aufzeichnungen des Stimmenrekorders eindeutig nachweisen. Dass er Druck auf den 36-jährigen Kapitän der Maschine ausgeübt hat, so Edmund Klich, bleibe aber Spekulation. Es gibt keinen Satz, der die Piloten konkret unter Druck gesetzt hat, wie zum Beispiel, wir müssen landen. An einen solchen Satz erinnere ich mich nicht. Aber allein die Anwesenheit des Generals legt natürlich nahe, dass es irgendeinen Druck gegeben hat. Der General und die Crewmitglieder sollen völlig unaufgeregt miteinander geredet haben. Erst 2 bis 3 Sekunden vor dem Absturz, so Klich, hätten die Piloten offenbar die Gefahr erkannt. Warum auch immer Andrzej Błaszczyk während des Landeanflugs die Nähe der Piloten gesucht hat, seine Anwesenheit wird die Crew garantiert verunsichert haben, meint der Luftfahrtexperte Tomasz Hybki. Das ist keine normale Situation und insbesondere unter so schwierigen Bedingungen dürften sich eigentlich keine Dritten im Cockpit aufhalten. Man kann vermuten, dass die Anwesenheit des Generals nicht ohne Einfluss auf die Piloten war, auch wenn es keinen Druck gegeben hat. Wenn der oberste Vorgesetzte dabei ist, beeinflusst er natürlich das Personal. Die Ermittlungen in Moskau haben außerdem ergeben, dass die Unglücksmaschine beim Anflug auf den Flughafen zu tief geflogen ist. Die Piloten seien sich dessen bewusst gewesen. Damit, so Tomasz Hybki, hätten sie auf jeden Fall gegen die Luftfahrtregeln verstoßen. Edmund Klich hat zum ersten Mal bestätigt, dass die Piloten sich darüber im Klaren waren, dass sie zu tief flogen. Wenn man die Landebahn nicht sieht, darf man in dieser Phase des Anflugs nicht unterhalb von 100 Metern fliegen. Das aber tat diese Maschine. Man kann daher sagen, dass sich die Belegschaft völlig verantwortungslos verhalten hat. Dieses Verhalten kostete den Präsidenten und 95 weitere Passagiere an Bord der Tupolew das Leben. Am 20. Juni sollen die Polen ein neues Staatsoberhaupt wählen. Der Wahltermin, so die Regierung, sei durch die aktuelle Hochwasserlage nicht gefährdet. Der Start der neuen ungarischen Regierung unter Viktor Orbán hat mit einem außenpolitischen Eklat begonnen, der nichts Gutes prophezeit. Der neue Ministerpräsident möchte nämlich die doppelte Staatsbürgerschaft für die Auslandsungarn in den Anrainerstaaten einführen. Das würde auch die in der Slowakei lebenden Ungarn betreffen. Die Regierung in Bratislava findet es gar nicht lustig und hat den ungarischen Botschafter kurzerhand nach Hause geschickt. Die Reaktion aus Budapest war nicht minder heftig. Stefan Oschwart über einen handfesten Nachbarschaftsstreit zwischen zwei EU-Mitgliedern. Eine überwältigende Mehrheit. 344 Ja, 3 Nein, 5 Enthaltungen. So hat das ungarische Parlament in dieser Woche das Gesetz über die doppelte Staatsbürgerschaft für die etwa 2,5 Millionen Auslandsungarn abgesegnet. So sieht nationale Einheit aus, so wünscht sich das die neue konservative Regierung unter Viktor Orbán. Sein christdemokratischer Stellvertreter Zsolt Semjén umschreibt es so. Die Schlüsselfrage ist, dass nach vielen Jahrzehnten die Ungarn ihre kulturelle, sprachliche, historische Schicksalsgemeinschaft auch nach dem Gesetz leben können. Das ist das große Projekt der ungarischen Konservativen. 2004, damals noch in der Opposition, scheiterte Viktor Orbáns Fidesz damit. Eine entsprechende Volksabstimmung wurde zum Flop. Die Inlandsungarn hatten damals Angst vor madjarischer Konkurrenz aus dem Ausland beim Kampf um Jobs. Jetzt mit 2/3 Mehrheit im Parlament gelang der Coup des Fidesz. Wer ungarische Vorfahren, Sprachkenntnisse und eine weiße Weste in Sachen Vorstrafen vorweisen kann, soll die doppelte Staatsbürgerschaft bekommen. Leitet sie durch die Hintertür die Revision des Trianon-Vertrages ein, wie es die ungarische Band Romantikus Erőszak, zu Deutsch romantische Gewalt, fordert. 1920 büßte Ungarn als Kriegsverlierer 2/3 seines Territoriums ein. Deshalb leben heute mehrere Millionen Ungarn in den Anrainerstaaten. Osteuropa-Experte Kai-Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin glaubt: Ich denke nicht, dass Viktor Orban einen weichen Revisionismus betreibt. Was er aber, glaube ich, möchte, das ist die Folgen des Friedens von Trianon lindern. Er möchte die ungarische Nation in der erweiterten Europäischen Union zusammenführen, indem er neue staatsrechtliche Bindungen, wirtschaftliche Verflechtungen zu den ungarischen Gemeinschaften in den Nachbarländern knüpft. Dafür nimmt die neue Regierung Orbán Ärger mit der Slowakei in Kauf. Die linksnationalistische Regierung in Bratislava reagierte prompt auf die Provokation aus Budapest. Slowaken, die auch die ungarische Staatsbürgerschaft beantragen, sollen den slowakischen Pass verlieren. Das beschloss das Parlament in Bratislava im Blitzverfahren. Zsolt Semjén, künftiger ungarischer Vizeministerpräsident, dazu: Leider ist die slowakische Innenpolitik ungarnfeindlich. Wir reden mit jedem, aber wir können nicht unser natürliches Recht von den Wellenschlägen im Nachbarland abhängig machen. Für den von Korruptionsvorwürfen angeschlagenen slowakischen Premier Robert Fico ist das Staatsbürgerschaftsrecht aus Budapest eine Steilvorlage im Wahlkampf, denn am 12. Juni wird gewählt. Die Folgen aber reichen weiter, denn die doppelte ungarische Staatsbürgerschaft berührt auch den Schengen-Raum. Ungarn aus der Karpato-Ukraine oder Serbien erhielten mit dem Ungarnpass auch die Eintrittskarte für die EU. Ein Thema, das nicht nur in Brüssel für Stirnrunzeln sorgt. Manuel Sarrazin, Europaexperte der Grünen im Bundestag, sagt: Wir brauchen eine ganz klare Ausrichtung der Politik auf Aussöhnung mit allen Nachbarn. Jedes europäische Land muss immer mit allen Nachbarn gute nachbarschaftliche Beziehungen haben. Und das ist auch der Maßstab für die Regierung Fidesz. Dies umso mehr, als Ungarn im kommenden Jahr noch mehr europäische Verantwortung hat. Am 1. Januar 2011, dem gleichen Tag, wenn das neue Staatsbürgerschaftsrecht in Kraft treten soll, übernimmt Ungarn für ein halbes Jahr den Ratsvorsitz in der EU. Jeder Staat, pflegen böse Zungen auf dem Balkan zu sagen, hat seine Mafia. Im Kosovo und Montenegro, da habe die Mafia indes einen eigenen Staat. Ob diese Unterstellung für Montenegro zutrifft oder nicht, bleibt dahingestellt. Das Oppositionsbündnis Ein besseres Montenegro versucht dennoch unter anderem, genau auf Grundlage dieser Behauptung, bei den heutigen Kommunalwahlen in der ehemaligen jugoslawischen Republik eine bürgerliche Wende zu initiieren. Andreas Meyer-Feist über ein kleines Land, das seinen Ruf als Drehkreuz krimineller Machenschaften bis heute nicht überwunden hat. Europäisches Montenegro, wenn du an dich glaubst, dann hast du Erfolg. Mit uns, mit der Demokratischen Partei der Sozialisten DPS. So tönt es in der Fernsehwerbung. Wer daran zweifelt, wie das neue Oppositionsbündnis für ein besseres Montenegro, bekommt den geballten Widerstand von Premier und DPS-Chef Milo Djukanovic zu spüren, der sein Land im edlen Glanz einer EU-Mitgliedschaft präsentiert. Das sind die gleichen Menschen, die unwahre Geschichten über Montenegro verbreiten, nur um unsere Mitgliedschaft in der NATO und in der EU zu verhindern. Jahrelang konnte Djukanovics DPS unangefochten schalten und walten. Die Kommunalwahlen könnten der Anfang vom Ende sein. Das ist das Ziel der drei völlig unterschiedlichen Oppositionsparteien, die ihren Dauerstreit beilegten und erstmals gemeinsam antreten. Sie werfen Djukanovic vor, nichts zu tun gegen Geldwäsche, Menschenhandel, Drogenschmuggel. Montenegro wird kein privater Staat mehr sein, verspricht der bürgerliche Oppositionsführer Andrija Mandic in seinen Fernsehspots und wirft Djukanovic Mafia-Geschäfte vor. Wenn wir gewinnen, werden wir das tun, was Italien und Belgien gemacht haben. Wir werden kriminelles Vermögen beschlagnahmen und für die Bürger Montenegros bereitstellen. 5 Milliarden Euro Drogengelder soll allein der berüchtigte Kokainkönig Darko Jaric mit Immobiliengeschäften in Montenegro gewaschen haben. Zur schwersten Aufgabe der Zukunft gehört, all die Grundsteine wieder auszubuddeln, die Djukanovic und Co. in den letzten 20 Jahren gelegt haben, ohne dass irgendwas Vernünftiges gebaut wurde. Djukanovic verhindere die Festnahme des Kokainkönigs, behauptet Andrija Mandic und spricht von politisch geförderter Kriminalität, die längst mit den Behörden zusammengewachsen sei. Für den Bürgermeister der montenegrinischen Kleinstadt Plevlja ist Jaric ein guter Junge, den er nie verraten würde. Duško Jaric, der Bruder des Gesuchten, pushte hier die einst unbedeutende lokale Fußballmannschaft zum gefeierten Landesmeister hoch. Woher das Geld für den plötzlichen Aufstieg und die vielen Siege kam, ist unklar. Die Opposition wirbt jetzt für eine neue Politik der sauberen Westen. Ihre Protagonisten erscheinen demonstrativ in blütenweißen Hemden. Ihr werdet uns nicht spalten, verspricht Andrija Mandic. Die Zeit der Spaltungen ist vorbei. Auch Nebojša Medjevic, Chef der bürgerlichen Bewegung für Veränderungen, sieht Djukanovic am Ende. Es ist klar, dass ein Regierungschef, der das Volk spaltet, vom Volk bestraft werden soll. Überlagert wird der Wahlkampf von nationalen Identitätsproblemen. Die kulturelle und politische Ablösung vom ehemaligen Bundesgenossen Serbien verläuft holprig. Premier Djukanovic war die treibende Kraft auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Er wirft der Opposition vor, mit seinem Sturz das Geschäft Serbiens zu betreiben und von Serbien unterstützt zu werden. Darauf hat der sozialistische Oppositionsführer Srđan Milic nur eine Antwort. Als ich von der deutschen Staatsspitze gefragt wurde, wie Deutschland Montenegro helfen kann, habe ich nur gesagt, helft nicht jenen, denen ihr bis jetzt geholfen habt. Djukanovic führt einen unnötigen Kleinkrieg gegen einige, die in Serbien an der Macht sind. Immerhin eines eint Regierung und Opposition. Beide sehen in der EU-Mitgliedschaft einen Weg, allen Problemen zu entfliehen. Der Aufnahmeantrag liegt in Brüssel. So einfach ist es. Andreas Meyer-Feist über Montenegro und seine Zukunft. So viel im Europa-Report heute.